uns lieb ist, was hier wirklich gefiel. Elfboy, auf zum Weihnachtsmobil. Zum Verfrühen gehen wir erstmal Glühwein trichtern. Das Verfrühen stört mich nach dem fünften nicht mehr. Und bin ich im Koffer, stand vom Schlampenmann, sitzt auf dem Schoß und macht Tanz. Doch mysteriös, sie wollen alle dasselbe, meinen Riesenspaß. Ich seh so gut aus in meiner Winterjack und rette dein Weihnachtsheld mit Winterjack. Nee, und ihr ungeduldigen, gierigen Bastarde, Alter. Fickt euch alle.